Worte sind gesprochen, ein letztes Wiedersehen. Die Zeit, sie ist gekommen, Zeit für mich zu gehen. Der letzte Atemzug getan, der letzte Kuss verweht, der letzte Schmerz empfunden, während alles von mir geht. Hinter dem Horizont liegt eine neue Welt. Hinter dem Horizont, wo nichts mehr uns quält. Die Augenlider fallen, wie der letzte Vorhang fällt. Ich lasse endlich los. Vergessen geht.